Jungs, den wollen wir mal! Jetzt wird ein Fass aufgemacht. Mein Alter hat im Lotto gewonnen und ich hab den Schein verloren. Aber sie weiß es ja noch gar nicht. Schein muss das ziehen, Schein muss das ziehen. Jeden Sonntagmorgen, Schein muss das ziehen. An jeden Sonntagmorgen, da küsst die Bua sie in Wief. Und all sie lützen Sorgen, der küsst Hesig von Lief. Schein muss das ziehen, Schein muss das ziehen. Jeden Sonntagmorgen, Schein muss das ziehen. Urs hat reich geheiratet, es geht ihm gar nicht gut. Wenn er nicht will, wie sie will, denn smitz ihm Frau im Rupp. Scheun Mutter ziehen, jeden Sonntagmorgen, Scheun Mutter ziehen. Am Nordpol ist die Liebe bei Schnee und Eis so zahm. Dagegen an Äquator, da ist ein anderen Kram. Scheun Mutter ziehen, Scheun Mutter ziehen, jeden Sonntagmorgen, Scheun Mutter ziehen. Hoch leben die Good Templars, sie trinken Köln und Bär. Und dadurch haben die anderen ja ganz bedeutend mehr. Scheun Mutter ziehen, Scheun Mutter ziehen, jeden Sonntagmorgen, Scheun.